Welt am Draht. Thema heute: Anwendungen fürs mobile Internet. Mit Michael Stein. Willkommen. Ein Handy von heute als Telefon zu bezeichnen, das wäre pures Understatement. Mit einem modernen Mobiltelefon, neudeutsch Smartphone, kann man auch telefonieren. Tatsächlich ist aus dem Handy aber längst ein mobiler Computer geworden, mit dem man per Mobilfunk ans Internet angeschlossen ist, und das macht dann völlig neuartige Anwendungen möglich. Denn wer ein solches Smartphone besitzt, der ist immer online, überall. Ein paar dieser neuen Anwendungen stellen wir Ihnen in dieser Sendung näher vor. Ein Begriff, den man im Zusammenhang mit den internetfähigen Handys kennen sollte, ist App. App ist die Kurzform des englischen Wortes Application, auf Deutsch Anwendung. Gemeint damit sind kleine Computerprogramme. Denn ein Smartphone ist eigentlich ein kleiner Taschencomputer mit eingebautem Mobilfunkteil. So ein Smartphone hat, wie ein großer Computer auch, ein Betriebssystem, und sein Funktionsumfang lässt sich in Form von Apps erweitern. Losgetreten hat den Smartphone-Boom die Firma Apple mit ihrem iPhone. Mittlerweile gibt es weit über 100.000 verschiedene Apps für das iPhone. Zum Teil kostenlos, zum größten Teil aber kostenpflichtig. Zu haben sind Apps für das iPhone im App Store, einer Abteilung des virtuellen Musikladens iTunes Store im Internet, den der Hersteller höchst selbst betreibt. Seit dem Start des App Stores im Juli 2008 wurden dort mehr als 3 Milliarden Apps heruntergeladen. Aber auch die Konkurrenz schläft nicht. Android Market heißt das App Store Pendant für alle Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android. Immerhin bereits mehr als 50.000 Apps soll es dort bereits geben. Da gibt es Umrechner für internationale Maßeinheiten, elektronische Zugfahrpläne, Wettervorhersage-Apps, Programme, mit denen man ein Restaurant in der Umgebung finden kann, Wörterbücher, Apps zum Radio hören und natürlich jede Menge Spiele. Dabei ist es für die Programmierer oft eine echte Herausforderung, ihre Idee so umzusetzen, dass sich das Programm mit dem Finger auf einem kleinen Handy-Display überhaupt steuern lässt. Das gelingt manchmal gut, manchmal ist es aber einfach unmöglich. Der Kollege Maximilian Schönherr hat das bei Apps zum Thema Musik selber erleben müssen. Oh, eigentlich wollte ich das C treffen, aber die Tasten liegen auf diesem Handybildschirm sehr eng beieinander. Deswegen ist das ein CIS geworden, die schwarze Taste rechts vom C. Es handelt sich hier um ein Klavierspielprogramm, sozusagen ein Piano für die Hosentasche. Frommer Wunsch, denn ein Klavier ist nicht ohne Grund so groß, wie es groß ist. Und deswegen sind Mikroklaviere wie dieses trotz aller Soundfinessen praktisch nicht spielbar. Es gibt Dutzende von Apps, also Programmen, die uns Klaviere aufs Mobiltelefon bringen. Sie klingen mal besser, mal schlechter, aber Spaß macht keins. Wie sieht es mit der Gitarre aus? Der Hals ist kleiner als die Tastatur eines Klaviers. Und das erste Musikprogramm fürs iPhone überhaupt war ein Gitarrensimulator. Nun, selbst das Schrammeln auf 6 Saiten in X-Moll bringt's nicht zurecht. Warum? Weil ich mit dem Finger längst über den Bildschirm gestrichen habe, bis der Akkord erklingt. Latenz nennt man das in der computerunterstützten Musik. Latenz heißt Wartezeit, bis der Ton erklingt. Das ist Gift für die Musik. Die Mundharmonika ist noch kleiner, eigentlich kaum größer als das Mobiltelefon, zudem ein Instrument mit bescheidenem Tonumfang. Und siehe da, das funktioniert schon besser, auch wenn ich hier in nichts hineinblase, sondern mit den Fingern über ein glänzend poliert abgebildetes Instrument drüber streiche, das leider immer gleich klingt. Sehen wir uns noch ein klassisches Instrument an, die japanische Koto. Ein einfach konstruiertes, meist monophon, also einseitig gespieltes Saiteninstrument. Auch hier fehlt jegliche Variationsmöglichkeit, übrigens auch jegliche Dokumentation, aber die Koto klingt in vielen klassischen japanischen Aufnahmen auch nicht viel variationsreicher. Aikoto, geschrieben Ikoto, heißt dieses digitale Instrument für 1,59 €. Es gibt Programme zum Erkennen von Musik. Bei einigen anderen schiebt man Noten am Bildschirm hin und her, um Melodien zu erstellen, ja klassische Partituren zu komponieren. Das kann nur augenzwinkernd gemeint sein, denn für mehr als 10 oder 20 Noten ist selbst auf hochauflösenden Bildschirmchen nun mal kein Platz. Und welcher Komponist will schon nach rechts und links scrollen, um zu sehen, wie der Bläsersatz weitergeht? Eine der ganz frühen Ideen der Computermusikgeschichte ist der sogenannte Step Sequencer. Das ist ein Programm, mit dem man eine Melodie oder einen Rhythmus komponiert, indem man auf der X-Achse, das ist die Zeitachse, kleine Markierungen anbringt, wann welches Instrument zu erklingen hat. 4 Klötze für die Basstrommel, dann in die Felder dazwischen die Hi-Hat und auf die 3 die Snare-Drum. Da gibt es von den ganz einfachen, kostenlosen bis zu sehr komplexen, auch nicht sehr teuren, verspielten Sequenzern alles, was das Herz begehrt. Alle diese Programme machen so lange Spaß, wie ein Step-Sequencer nun mal Spaß machen kann, nämlich so lange, bis man tanzen will. Am stärksten ist mein Drang nach Bewegung bei iDrum von der Bostoner Firma iZotope. Sequencing heißt Arrangieren, heißt Muster bilden, heißt logische Stränge. Wie wäre es dazwischen mal mit einem auf den Bildschirm gezauberten Stück Vinyl zum Scratchen? Ja, das Scratchen funktioniert ganz gut. Macht man auf Vinyl mit den Fingern, macht man hier auf dem Mobiltelefon auch mit den Fingern. Man kann sogar die Platten wechseln. Am interessantesten ist die mobile digitale Musikherstellung, wenn sie sich vom realen Instrument und vom maschinellen Komponieren freimacht. Programme, die nicht Flöten oder E-Gitarren zeigen und den Bildschirm auch nicht mit Rhythmusblöcken vollstellen, sondern zum Beispiel Kreise anbieten, die man mit den Fingern hin und her schubsen kann, und je näher sie sich kommen, desto mehr Klang machen sie. Oder Krach. Yasuto heißt dieser modulare Synthesizer von Chris Wolfe. Er spielt, wenn man ihn alleine lässt, immer weiter vor sich hin, erzeugt ein Soundgewebe nach dem anderen. Auch eine Application namens Voiceband geht ungewohnte Wege. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Man singt in das Mikrofon des Telefons hinein. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Die Software erkennt die Tonhöhe und setzt sie in Klänge um. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Etwa in Gitarrenakkorde. Bam, bam. Oder in Schlagzeug. So lassen sich relativ schnell und praktisch ohne Tastendrückerei ganze Arrangements singen. Am Schluss kann man seine eigene Stimme aufnehmen, also drüber singen, auch mehrstimmig. Diese Band muss noch üben. Diese Band ist nicht heiß. Diese Band ist gesungen. Auch das Schlagzeug und die Gitarre. Und schließlich noch etwas zum Lachen. Bebot, programmiert von Russell Black. Ein Cartoon-Roboter mit eckigem Kopf, der, wenn man über den Bildschirm streicht, anfängt, sich zu verbiegen. Das alleine sieht schon komisch aus, aber er singt dabei aus der Tiefe seines Herzens, umso intensiver, je mehr Finger wir über ihn hinwegstreichen. Das Internet wird ja gerne als Möglichkeit beschrieben, Zugang zum sogenannten Wissen der Welt zu bekommen. Es reicht aus, an einem Computer wenige Begriffe ins Suchfeld einer Suchmaschine einzutippen und schon bekommt man Antworten auf seine Fragen. Das ist natürlich auch mit einem Smartphone möglich, denn das ist ja auch drahtlos mit dem Internet verbunden. Ganz besonders intelligente Antworten auf ganz besonders brennende Fragen bekommt man seit einiger Zeit in der SWR2-Sendung Impuls. 1000 Antworten heißt die Rubrik. Und die gibt es jetzt auch auf dem iPhone. Als App. Gabor Pahl stellt sie Ihnen vor. Jeden Donnerstagnachmittag ist in SWR 2 Zeit für SWR 2. 1000 Antworten. Ich würde gerne wissen, was beim Stimmbruch bricht. Warum können wir sehr wohl andere und selber jedoch nie kitzeln? Ich wollte gerne wissen, was es bedeutet, wenn man sagt, hier liegt der Hund begraben. Jeden Donnerstagnachmittag in der Sendung SWR 2 Impuls beantworten Experten Hörerfragen. Die Frage nach dem begrabenen Hund geht an den Redensartenexperten Rolf Bernhard Essig. Der Hund ist ja einer der beliebtesten Tiere in Redensarten und Sprichwörtern. Der begrabene Hund ist eine von den spannendsten. Da geht es nämlich um Schätze. In den letzten 15 Monaten ist auf diese Weise eine stattliche Anzahl von Antworten zusammengekommen. Es sind noch nicht 1000, aber die Reihe ist auf dem besten Weg dorthin. Und zusätzlich zu den Hörern, die die Sendung live verfolgen, kommen inzwischen pro Tag fast 1000 Benutzer hinzu, die sich die Erklärungen im Internet anhören oder eben auf dem iPhone. Sind Schlafgewohnheiten überall gleich oder kulturell verschieden? Stimmt, interessante Frage. Antippen mit dem Finger und schon kommt die Antwort. Ja, unbedingt. Da gibt es gravierende Unterschiede. Der gröbste ist sicherlich der zwischen westlichen Industriegesellschaften und östlichen Kulturen. Die iPhone-Applikation bietet viele Möglichkeiten. Man kann gezielt Fragen zu bestimmten Themen aufrufen, zum Beispiel Ernährung. Wie gesundheitsschädlich sind Sulfite im Rotwein? Oder Frühgeschichte. Wofür wurde die Himmelsscheibe von Nebra genutzt? Oder Geruchsforschung. Warum können wir bestimmte Menschen gut riechen? Ebenso kann man nach Stichworten suchen und man kann über die Namensliste sich die Antworten bestimmter Experten anzeigen und abspielen lassen. Gabriele Gillesen-Karsbach, Humangenetikerin. Es gibt etwa 30.000 Gene, die mittlerweile bekannt sind. Oder Harald Lesch, Astrophysiker. Das wusste ich, dass die Frage kommt, das wusste ich. Ja. Oder Julia Fischer, Primatenforscherin. Zum Beispiel gibt es das berühmte Lausen, dass gerade Affen also unfassbar viel Zeit damit verbringen können. Das ist die eine Möglichkeit, die gezielte Suche nach Fragen von bestimmten Experten oder aus bestimmten Themenbereichen. Die andere ist, man lässt sich einfach überraschen durch die Zufallsfrage. Die erhält man, indem man das iPhone schüttelt. Wie kann man in einem fliegenden Flugzeug die Windgeschwindigkeit messen? Auch dazu kommt auf dem iPhone die Erklärung. Und zu manchen Fragen, wenn man dann immer noch mehr wissen will, gibt es Links auf weiterführende Berichte oder auch Filmbeiträge. Auch die lassen sich auf dem Gerät abspielen. Dieses unscheinbare Ding hier spielt in diesem Fall eine Reportage aus der Dreisat-Sendung Nano. Hier oben in einer Linienmaschine. SWR 2. 1000 Antworten. Fragen bzw. Antworten, die man besonders interessant fand. Was bringen Proteingetränke für die Fitness? Kann man an Freunde und Bekannte weiterempfehlen oder gleich in sein soziales Netzwerk einstellen. Und wer wirklich keine Antwort findet, der kann über die iPhone-Applikation selber eine Frage an die Redaktion schicken. Übrigens wird es nicht bei der iPhone-Version von 1000 Antworten bleiben. Eine Version für die Android-Plattform ist schon in Arbeit. Übrigens, die kleine App greift dabei auf die Inhalte zu, die fürs Radio bereits produziert worden sind und die auch im Internet abrufbar sind. Neu produziert wird dafür nichts. Aber durch eine solche App erreicht SWR 2 auch solche Hörer, die ansonsten vielleicht nicht so viel Radio hören würden. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die Tagesschau-App, die demnächst erscheinen wird. Auch dafür werden keine neuen Inhalte produziert. Die Inhalte gibt es schon. Mit einer App lassen sie sich auf dem Smartphone-Bildschirm nur wesentlich komfortabler nutzen. So wird das Mobiltelefon dadurch also gewissermaßen zu einer zusätzlichen Plattform, einem zusätzlichen Ausspielweg, wie das die Medienfachleute nennen. Während viele Einzelhändler klagen, dass ihre Umsätze zurückgehen, boomt der Handel im Internet nach wie vor. Zwar macht sich auch bei großen Internethändlern die Wirtschaftskrise bemerkbar, ganz so laut sind die Klagen da aber nicht. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass viele Geräte, Kleidungsstücke oder andere Gegenstände im Internet nicht selten deutlich günstiger zu haben sind als im stationären Handel. Und das Schnäppchenjagen, das Preisevergleichen ist nun mal in. Auch dafür gibt es eine eigene App, die Red Laser heißt. Ob die Schnäppchenjagd damit tatsächlich einfacher wird, das wollte ich selber mal ausprobieren. Und so war ich mit einem iPhone vor ein paar Tagen unterwegs auf Schnäppchenjagd. Ich stehe hier auf dem Parkplatz vor einem großen Warenhaus und habe ein iPhone dabei. Vorher habe ich mir im Büro die kleine App Red Laser heruntergeladen und auf dem iPhone installiert. Der Name deutet es schon an, die App macht aus dem Mobiltelefon einen Scanner. Und mit diesem Scanner kann man dann Barcodes, also Strichcodes, scannen. Der Strichcode wird in die EAN, die sogenannte europäische Artikelnummer, umgesetzt und das iPhone sucht dann nach dieser Artikelnummer im Internet. Und genau das will ich jetzt ausprobieren. Und dann gehe ich jetzt mal hinein. So, ich bin auf der Suche nach einer ganz bestimmten Küchenmaschine. Unser Stabmixer hat nämlich vor ein paar Tagen den Geist aufgegeben und ich suche jetzt nach einem neuen Gerät. Ich war schon auf der Herstellerseite und habe mich da schon mal umgeschaut und habe da auch ein Gerät gefunden. Nur gibt es auf dieser Seite natürlich leider keine Preise. Ich bin jetzt hier, um mal nachzusehen, was das Gerät hier in einem Warenhaus kostet. Und dann natürlich auch, ob das ein guter Preis ist oder ob man nicht vielleicht das gleiche Gerät im Internet unter Umständen noch etwas günstiger bekommt. So, ich bin jetzt hier in der Elektroabteilung. Und hier müssten auch diese kleinen Küchenmaschinen sein. Ich schalte jetzt schon mal das iPhone ein. So, und starte das Programm Red Laser. Und es erscheint jetzt das gleiche Bild wie beim Fotografieren. Denn natürlich hat ja so ein iPhone keinen eingebauten Scanner. Ein solcher Scanner funktioniert eigentlich mit Laser, also ein richtiger Scanner. Und mit dem iPhone, wenn man damit einen Barcode erfassen will und scannen will, dann muss man ihn mit der Kamera fotografieren, anfahren, könnte man sagen. Und das werde ich jetzt gleich tun. So, ich scheine jetzt hier auch im richtigen Gang zu sein. So, und da ist auch das richtige Modell. Und ich werde jetzt also den Barcode scannen und richte jetzt also die Kamera darauf. So, ist gar nicht so leicht. Ich sehe da jetzt so einen kleinen Rahmen. Der färbt sich grün, wenn ich also den Barcode insgesamt erfasst habe. Wenn das Programm, wenn die App also einen Barcode erkennt. Jetzt muss ich das iPhone kurz mal ganz ruhig halten. So, das dauert jetzt eine Sekunde. Jetzt hat das Handy den Barcode gelesen und zeigt ihn auch in Klarschrift an. Und jetzt wird diese Artikelnummer also übers Internet an Google geschickt. Und da gibt es einen Dienst, die sogenannte Google-Produktsuche. Das Handy nutzt jetzt hier in diesem Warenhaus das Mobilfunknetz. Und da kommen schon die ersten Ergebnisse. Also als erstes wird mir angezeigt, welches Gerät sich hinter diesem Barcode verbirgt. Ja, das stimmt, das ist richtig. Das steht hier auch auf dem Etikett. Und jetzt wird sogar ein Foto davon angezeigt. Gut, das brauche ich jetzt natürlich nicht. Ich habe das Gerät ja hier vor mir. Und jetzt kommen die ersten Preise von Händlern im Internet. Oh, das sind aber wirklich deutliche Unterschiede. Uiuiui. Hier am Regal, in diesem großen Warenhaus, steht als Preis 84,99 Euro. Und im Internet kostet das wirklich gleiche Gerät deutlich unter 60 Euro. Ich guck mal hier, das günstigste ist 57,95 Euro bei einem großen Internethändler, bei dem ich auch gelegentlich schon mal kaufe. Das wären also fast 30 Euro Ersparnis. Ja, damit haben sich die 1,60 Euro, die das Programm Red Laser gekostet hat, schon wieder amortisiert. Der kleine Selbstversuch mit dieser App Red Laser hat gezeigt, dass man tatsächlich damit Geld sparen kann. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Also, wer hat etwas davon, dass ich Geld spare? Das muss man sich in diesem Zusammenhang fragen. Google Product Search heißt der Dienst, der von Red Laser für die Schnäppchenjagd genutzt wird. Diese Webseite von Google kann man auch mit einem normalen Computer und mit einem normalen Browser ansteuern. Dann allerdings müsste ich den Produktnamen oder die Artikelnummer eintippen. Und genau das entfällt durch den Scan des Barcodes mit der kleinen App Red Laser. Wenn ein Produkt identifiziert wurde, dann sucht Google Product Search in den Datenbanken von Online-Händlern danach und zeigt die Ergebnisse mit Preisen an. Für diese Dienstleistung bezahlen die Online-Händler Geld an Google. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, denn je mehr ich als Nutzer einem Dienst wie Google Daten darüber liefere, für was ich mich interessiere, was ich gerne kaufen möchte, desto mehr weiß diese Firma über mich. Es ist nur ein Gedankenspiel, aber theoretisch könnte ein Datensammler wie Google all die Suchanfragen, die ich über Produkte starte, speichern. Und das geschieht auch, das leugnet Google auch gar nicht. Wenn ich diese Suchanfragen aber immer häufiger mit meinem Mobiltelefon mache, wer garantiert mir dann, dass bei solchen Suchanfragen nicht auch meine Telefonnummer oder Geräte-ID mit übertragen wird, die jedes Handy besitzt? Wenn nämlich diese ganz konkreten Personendaten wie die Telefonnummer mit meinen Suchanfragen kombiniert werden, Spätestens dann entsteht ein immer exakter werdendes Persönlichkeitsprofil von mir. Und wenn ich dann vielleicht noch meine E-Mails über den Google-Mail-Dienst verschicke und meine Dokumente auf Google-Servern speichere, dann wird das Profil noch genauer. Und wenn ich schließlich auch noch häufiger die ja so praktische Lokalisierungsfunktion des Handys nutze, um meinen Standort bestimmen zu lassen, um standortbezogene Informationen wie das nächste Restaurant oder die nächste U-Bahn-Haltestelle abzurufen, dann wird das Bild nahezu perfekt. Dann weiß ein Datensammler wie Google nämlich auch noch, wo ich mich aufhalte. Das alles gilt erst recht für Handys, bei denen auch das Handy-Betriebssystem Android von Google stammt und das ganze Handy unter Google-Regie entwickelt wurde. Das Nexus One, das es bei uns in Deutschland zurzeit noch nicht zu kaufen gibt, ist ein solches Handy. Was da im Inneren ganz genau geschieht, welche Daten von mir gesammelt und in einer Datenbank gespeichert werden, das weiß Google allein. Wohlgemerkt, Google ist nicht der einzige Datensammler. Ein paar weitere Beispiele, auch wenn wir bei Amazon oder eBay Dinge verkaufen oder kaufen oder mit dem elektronischen Bezahldienst PayPal Geld überweisen, dann sorgen wir dafür, dass irgendwo in einer Datenbank Daten über uns gesammelt werden. Es wird höchste Zeit, dass wir lernen, mit unseren Daten zu knausern, mit ihnen vorsichtig umzugehen. Ein Mobiltelefon wie das iPhone hat man ständig bei sich, auch unterwegs, wenn man auf Reisen ist. Eine ganze Reihe von Apps, die man unterwegs gut gebrauchen kann, gibt es mittlerweile. Eine ganz besondere ist Jibigo. Jibigo ist eine Übersetzungs-App, aber eine ganz besondere. Zum Übersetzen muss man nämlich nichts mehr eintippen. Das kleine Programm übersetzt gesprochene Sprache, fast wie in Science-Fiction-Filmen. Christoph König hat es ausprobiert. Urlaub am Strand. Ein Liegestuhl mit Sonnenschirm, feiner weißer Sand, ein gutes Buch und eine sanfte Brise in der Nase. So ließe es sich aushalten. Nur leider gibt es da ein Problem. Tenemos una alerta de tormenta. Debe salir de la playa inmediatamente. Wer nicht mehr als ein bisschen eingerostetes Schulenglisch beherrscht, versteht im Ausland nicht mehr als das buchstäbliche Spanisch. Zum Glück gibt es nun Jibigo. Das ist eine neue Application für das iPhone. Das Prinzip ist einfach. Man spricht in der einen Sprache in das Mikrofon, wartet einige Augenblicke und das Gerät spricht die Übersetzung. Kommen wir nochmal zurück an den Strand im Urlaub. Tenemos una alerta de tormenta. Debe salir de la playa inmediatamente. We have a storm warning. You must leave the beach immediately. Hier ist die Rede von einer Sturmwarnung. Eine wichtige Information also. Leider spricht Jibigo zurzeit nur Englisch und Spanisch. Also sollte man eine der beiden Sprachen zumindest einigermaßen beherrschen. Sonst bringt das Programm nichts. Vorerst zumindest. Denn viele andere Sprachen, darunter auch Deutsch, sollen bald eingebaut werden. Den nützlichen Helfer gibt es wie auch die anderen Applications zum Herunterladen bei iTunes. Für den Download sollte das iPhone an ein WLAN angeschlossen sein, denn das Programm ist rund 190 MB groß. Und auch der Preis ist außergewöhnlich hoch. Jibigo kostet 19,90 €. Einmal heruntergeladen braucht die Application aber noch nicht einmal Empfang. Die Software ist mit allem, was sie braucht, auf dem iPhone installiert. Die Besitzer des neuen iPhone 3GS und des neuesten iPod Touchs können Jibigo gleichzeitig in zwei Richtungen benutzen, vom Spanischen ins Englische und umgekehrt. Bei älteren Modellen müssen sich die Anwender vor dem Start des Programms jeweils für eine Übersetzung entscheiden, entweder Spanisch-Englisch oder andersrum. Wirklich simultan ist die Übersetzung auch nur bei den neuen Geräten. Die alten iPods oder iPhones brauchen schon mal eine Minute, je nachdem, wie schwierig die Übersetzung ist. Dabei ist eines wichtig: Was man einspricht, muss klar und deutlich klingen und der Satz muss auch noch sinnvoll sein. Manch einer stößt dabei an seine Grenzen. I hope in the next months I can learn English for understand all questions and I hope we have a little bit lucky. El próximo mes voy a aprender inglés y entiende todas sus preguntas y espero que podamos tener un poco de suerte. Schwierig wird es auch bei Redewendungen. Wenn jemand etwa noch grün hinter den Ohren ist, dann heißt das auf Englisch he is wet behind his ears. Das übersetzt Jibigo wörtlich. Él está húmeda detrás de las orejas. Das hat mit dem Sinn des Sprichworts nur leider nichts zu tun. Ein weiteres Problem sind Nebengeräusche, zum Beispiel in Musik. Cuando se marea dolore, cuando se quema el amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore. But when I stop brown educational the edge of the two of 20 we short climb. Soweit die englische Übersetzung, das reinste Kauderwelsch. Und jetzt machen wir uns mal den Spaß und lassen Jibigo das wieder ins Spanische übersetzen. Pero cuando se pare a Cabo Moreno, docentes van al borde del 2 de 20, nos falta subir. Dabei heißt es in Bailame von den Gypsy Kings doch Cuando se María Dolores, cuando se quema el amore. Aber hier verliert sich Wein, Weib und Gesang in den Untiefen der Übersetzung. Lost in Translation, würde der Brite sagen. Aber Spaß beiseite, für sowas ist Jibigo auch nicht gemacht. Und wenn die Spracherkennung wegen der Nebengeräusche mal nicht klappt, man kann auch einen Satz auf Englisch oder Spanisch mit der iPhone-Tastatur eingeben und dann übersetzen lassen. Für alle, die sich im spanischen Ausland aufhalten und einigermaßen Englisch sprechen, ist das Programm eine wirkliche Hilfe. Es funktioniert bei den wichtigsten Sätzen zuverlässig und schnell. Die Bedienung ist sehr einfach und selbst in den entlegenen Winkeln der Welt funktioniert Jibigo, weil es keinen Empfang braucht. Und wem das alles zu modern ist, der kann die Application wie ein normales Wörterbuch benutzen und Begriffe in der mitgelieferten Datenbank auf die althergebrachte Weise nachschlagen. Also dann, schönen Urlaub! Nice holiday, everybody. Día de fiesta agradable todo el mundo. Welt am Draht. Anwendungen fürs mobile Internet, das war das Thema dieser Ausgabe von Welt am Draht hier auf SWR 2. Wenn Sie selber ein Smartphone besitzen und jetzt vielleicht einige der vorgestellten Möglichkeiten selber mal ausprobieren möchten, auf unserer Homepage finden Sie Links zu allen Apps. Unsere Adresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort finden Sie dann auch die Welt am Draht Homepage. Und dort haben wir neben den Links auch diese Sendung noch einmal zum Nachhören und das Manuskript zum Nachlesen für Sie vorbereitet. Übrigens, alle Sendungen der SWR2-Reihe Wissen und natürlich auch diese Sendung gibt es als Podcast zum Übertragen auf einen MP3-Player oder ein Smartphone. Näheres dazu finden Sie ebenfalls bei SWR2 im Internet. Das war's für heute. Ich heiße Michael Stein. Auf Wiederhören.